Deutschlandradio Kultur. Freispiel. Hallo und willkommen zu Freispiel heute mit dem Hörspiel Schwarze Jungfrauen. Die Autoren Feridun Saimoglu und Günter Senkel haben im Jahr 2005 in Deutschland lebende, gläubige Neomusliminnen interviewt. Es galt die Regel, dass die Interviewer die Aussagen der Frauen nicht kommentieren durften. Die Entrüstung über den Mauldreck in den extrem antimodernen Auslassungen der Frauen blieb für mich bis zuletzt ein Luxus, sagt Feridun Saimoglu über diese ethnologische Recherche. Der Theaterkritiker Peter Laudenbach urteilte in der Süddeutschen Zeitung: Was so entsteht, ist ein Blick auf komplizierte Identitätskonstruktionen, die weit irritierender sind als alle Klischees von der islamisch-türkischen Parallelgesellschaft und vermutlich auch widersprüchlicher als die Selbstwahrnehmung der in Deutschland lebenden Moslems. Soweit Peter Laudenbach. Wir wünschen Ihnen nun eine interessante Stunde. Schwarze Jungfrauen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Feridun Saimoglu und Günter Senkel. Hörspielbearbeitung Leonhard Koppelmann. Ich lebe in Berlin in meinem Versteck. Seit wann? Lass mich nachdenken, ich weiß nicht mehr genau. Bin von zu Hause abgehauen. Es war, weil ich mich in einen Türken von nebenan verknallt hatte. Der traditionelle Mist konnte uns mal. Seine Eltern und meine Eltern hätten sich ganz bestimmt auf Verlobung und Hochzeit verständigt. Ich war ja schon reif zum Weggeben. Schwellende Brüste, guter Arsch. Ja, die Jungs haben mir nachgepfiffen. Das hat mir damals was bedeutet. Der Türke von nebenan war 10 Jahre älter als ich und er hatte sich ein Leben aufgebaut. In seinem Reisebüro haben 3 Frauen gearbeitet. Die hat er eine nach der anderen durchgenudelt. Er versprach nur schöne Nächte und sonst gar nichts. Das ist mal was ganz anderes als die große Liebe, die die Männer sonst beschwören. Ich mochte das. Hab die Beine breit gemacht, weil die Jungfräulichkeit. Naja, ich dachte, werd die mal los, dann geht alles irgendwie leichter. Vor 2 Jahren fand ich zum Heil. Zum Heil. Ja, es war nicht einfach, ich geb's gerne zu. Mein Vater und ich, mehr gibt es nicht an Familie. Von meiner Mutter lebt er seit 10 Jahren getrennt. Sie haben sich nicht wirklich scheiden lassen. Die Liebe, das war einmal zwischen ihren beiden Körpern. Das hat sie damals zusammengeschmolzen. Aber sehr schnell war Schluss. Um die Wahrheit zu sagen, sie schliefen schon in getrennten Betten, als meine Mutter im 4. Monat schwanger mit mir war. Ihre Liebe verreckte. Sie trug mich aus. Die ersten 15 Jahre blieb ich bei ihr. Doch irgendwann konnte ich sie nicht mehr länger ertragen und zog zu meinem Vater. Ein einziges Telefongespräch hatte genügt. Er ist nicht liberal, Gott sei Dank. Er hatte schon immer sehr konservative Ansichten. Als ich ihm erklärte, dass ich zu Gott gefunden habe, fragte er nach, wie das möglich wäre. Er hätte früher keine religiösen Anzeichen an mir erkannt. Der Fetzen Stoff auf deinem Vogelkopf macht dich nicht heilig, hat er gesagt. Du erhebst dich über die anderen Gläubigen. Du gibst den unbedeckten Frauen zu verstehen, dass sie Flittchen sind. Bist du die einzig Gerechte unter Gottes Sonne? Du bist arrogant, hat er gesagt. Und der Teufel Scheitern stürzte vom Himmel, weil er sich geweigert hat, dem Menschen, Gottes schöner Schöpfung, Respekt zu zeigen. Gott hat ihn für immer und ewig verflucht. Willst du dem Teufel folgen? Er war außer sich vor Wut. Wer hat dich dazu angestiftet? Schrie er. Wer hat dich manipuliert? Wie kannst du in dieser verdammten Nonnentracht herumlaufen? Meiner Mutter konnte er schlecht die Schuld geben. Sie war und ist liberal. Sie war und ist weltlich eingestellt. Schließlich, nach langen Monaten, hat er sich beruhigt. Nein, das stimmt nicht. Er kann sich an den Anblick seiner verhüllten Tochter nicht gewöhnen. Ich schmück mich nach meinem Islamstil. Mit 17 hat man noch ein ganzes Leben vor sich. Kann viel passieren. Bestimmt kleide ich mich in ein paar Jahren anders. Was zählt, ist, dass ich hier und jetzt 17 bin. Der Rest ist Nebensache. Der Freund von einem Freund von mir wollte mal den moralisch Korrekten machen und hat gesagt: Ich werde keine andere als eine Jungfrau heiraten. Und ich daraufhin: Ach ja, du gehst am Freitagabend zu einer Negernutte und wenn es darum geht, dass du heiratest, willst du eine Unberührte mit einer heilen Jungfernhaut? Da war der Teufel los. Er hat mir verboten, so mit ihm zu sprechen und überhaupt, er könne echt nicht glauben, dass eine bekennende Muslima wie ich so vulgär reden würde. Was willst du, habe ich gesagt. Merkst du noch die Einschläge oder was? Du bist echt kaputt. Du bist ein kaputter Heuchler. Nur ein unberührter Mann kommt mit einer unberührten Frau zusammen. Denn wenn du klares, reines Wasser in die Kloake kippst, wird das Wasser doch schmutzig. Er daraufhin... Was jetzt? Bin ich die Kloake oder was? Klar, habe ich gesagt. Du bist Kloake, weil du ein unberührtes Dorfmädchen aus einem Kaff da unten importierst. Und du hast aber hier die Sau rausgelassen. Was ist denn das für ein Islam? Das war das reinste Schlammcatchen, ich sag's dir. Der ist grün und blau angelaufen, weil ich ihm seine Argumente zerpflückt habe. Unsere Jungs denken doch, wir ficken und ficken und ficken. Und wir wissen ja, dass unsere Muslimermädchen jungfräulich bleiben und am Ende kriegen wir eine Reine ins Bett. Und was macht der moralisch korrekte Playboy? Knallt mir voll eine rein. Ich weiß schon, woher es kommt. Ich habe seine Männerehre verletzt. Deshalb muss er vor den anderen Vergeltung üben. Ich studiere Jura. Durch meine Kopfbedeckung falle ich auf. Man macht mir aber keine großen Probleme. Natürlich werde ich das erste und das zweite staatliche Examen bestehen. Natürlich werde ich hart arbeiten, deine Anwaltskanzlei eröffnen. Die Zukunft steht mir offen. Ich warte nicht, dass mir Wunder widerfahren. Ich sorge selbst für Wunder. Heiraten werde ich nicht so schnell. Es werden ja genug Hochzeiten in Deutschland und der Türkei gefeiert. Damit es gleich vom Tisch ist, ja, ich bin eine Jungfrau und habe vor, es noch lange zu bleiben. Mich juckt es nicht. Vielleicht ist auch mein Sexualtrieb nicht so ausgeprägt wie bei anderen Mädchen, die ich kenne. Unter den Schwestern sind einige junge Frauen, die es juckt. Sie kommen zu mir und fragen mich um Rat. Sie fragen... Wir wissen, es geht nicht vor der Ehe. Doch wenn wir uns die handelsüblichen Männer anschauen, dann wird uns schlecht. So weit würde ich nie gehen. Aber Sie haben schon recht. Sie fragen... Es gibt doch die vor Zeugen geknüpfte islamische Ehe. Wenn eine Frau einen Mann findet... Und Mann und Frau ihr kommendes Verhältnis vor Zeugen heiligen... Dann kann das, was kommt, keine Sünde sein, oder nicht? Auch an diesem Punkt kann ich Ihnen nicht widersprechen. Ich mache Sie nur darauf aufmerksam, dass Ihr guter Ruf auf dem Spiel steht. Sie müssen aufpassen. Ein kleines Gerücht und die Frau verliert ihre Ehre. Da können die Zeugen hoch und heilig versprechen, nichts von der Eheschließung weiterzuerzählen. Sie werden es trotzdem tun. Dann wird es heißen, sie trägt einen Schleier und macht im Geheimen Dinge, die Gott ein Gräuel sind. Ich traue unseren Leuten nicht. Ich will sie nicht schlecht machen. Ich halte sie nur für keine vertrauenswürdigen Menschen. Ich bin eine kinderlose Witwe. Ein Gottesgeschenk. Für meinen Vater und meine Mutter. Ich bin wieder zu haben für einen Mann. Die erste Heirat mit 18, die zweite vielleicht bald. Sie kann ich nicht umstimmen, den Vater und die Mutter. Ich habe ihnen erzählt, dass ich unfruchtbar bin. Sie wollen nichts davon wissen. Es gibt so viele Beispiele. Sagen Sie? Beispiele dafür, dass der richtige Mann und die richtige Frau ein richtiges Kind bekommen. Ich kann schlecht widersprechen. Es wimmelt im Viertel von diesen richtigen Menschen. Bis es soweit ist, wohne ich beim Vater und der Mutter. Sie betreibt Bräutigamschau. Sie lässt verbreiten, dass meine Trauerzeit vorbei sei. Die Eltern meines verstorbenen Mannes glauben, es ist Schicksal, dass ihr Sohn tot ist. Schicksal, dass ich wieder verheiratet werde. Alle Nachbarn würden es sich als Ehre anrechnen, wenn sie den richtigen Mann vermitteln können. Man glaubt, ein Fluch würde mir anhaften. Mein Glück. Meine Mutter schiebt die Gardinen auseinander, spät hinaus. Keine Bewerber. Ein Mann ist über mich gegangen und der ist tot. Da werden die Männer nachdenklich. Sie fragen sich... Was geschieht mit mir, wenn ich die junge Witwe zur Frau nehme? Ihr Mann hat nicht geraucht. Also woher kommt der Krebs? Hat sie ihn zerfressen? Hat sie ihn nachts, als er schlief, mit schlechtem, bösem Atem behaucht? Solange sie an mir zweifeln, bin ich geschützt. Bitte keine große Aufregung. Mir sind die halben Sachen lieber. Das Spektakel widert mich an. Nur ein einziges Mal bin ich über die Grenze gegangen. Das reicht. Für mein ganzes Leben. Ich war Christin, das stand in meinem Pass. Jetzt bin ich Muslima. Ich bin konvertiert, weil ich nicht zuließ, dass man mir das Gefühl für Gott wegnahm. Der Glaube reißt eine große Wunde wieder auf. Ein Irrtum, dass ich als Frau nur einmal im Monat bluten würde. Das ist ein Irrtum. Verstehen es die stolzen Frauen da draußen, was ich damit meine? Für Gott zu bluten, ist eine schöne, kleine Aufregung. Ich verschone mich mit dem wirklichen Leben und mit den Träumen. Also... Vielleicht bin ich ein Fantast. Der moralisch korrekte Playboy knallt mir voll einer rein. Aber wenn Mann eine Frau schlägt, steht er beschissen da. Da hilft keine fremde Kultur und so. Da hat ein Türke am Nebentisch, der mit seiner Freundin Wein trank, da ist der Türke aufgestanden und hat dem Schläger die Scheiße aus dem Leib geprügelt. Ich musste dazwischen gehen, sonst wäre der Schläger jetzt ein Krüppel. Ich habe mich bei dem Türken bedankt, auf Deutsch natürlich, weil ich komme ja aus Bosnien und ich kenne aber ein paar türkische Wörter wie Teşekkür ederim, nasılsın, yakşamlar. Tolle Schlagfaust, habe ich ihm gesagt. Der Typ schaute mich dann komisch an und auch seine Freundin hat den Blick gemerkt. Also war ich dann sehr offiziell und bin dann auch sehr schnell weggegangen, weil ich nicht riskieren wollte, dass der Typ mit Cousins und Brüdern wieder auftaucht für Ehrenrache. Bevor ich ging, habe ich den Türken gewarnt. Er sagte: Sollen Sie doch kommen, das typische Türkenangeber-Ding, für mich kein Problem. Weiß nicht, wie der mich abgepasst hat. Jedenfalls stand der Retter in der Not paar Tage später auf der Matte. Ich meine natürlich nicht bei meinen Eltern, wo ich wohne, sondern draußen in der unverdächtigen Straße. Er steht vor mir und spricht mich an, wie ein altmodischer Kavalier. Ich daraufhin: Was sagt deine Freundin zu der Sache? Er daraufhin: Ist nur eine Tusse, die sich bei mir eingehakt hat. Ist nicht meine Freundin. Klar, ich habe es ihm nicht geglaubt, aber ich habe verstanden, dass er sie vor mir verstecken wollte. Und da habe ich mich gefragt, wieso tut er das? Er tut's, weil er scharf auf mich ist, aber wie stellt er sich das vor? Ich lass mich doch nicht einfach so ficken, das muss er doch wissen, wegen meinem Kopftuch. Es ging hin und her und weil er ohne rumzuschwulen direkt gefragt hat, habe ich ihm meine Handynummer gegeben und ich habe ihm gesagt, pass auf, du kannst da nicht einfach so anrufen. Anrufen geht überhaupt gar nicht, weil ich bei den Eltern wohne. Ich möchte nicht, dass da ein Missverständnis entsteht. Weder bei meinen Eltern noch bei dir. Und da hat er gesagt, keine Angst, ich bin sowieso eine Null am Telefon. Ich kann besser schreiben. Eine Freundin von mir starb an Höflichkeit. Ja, man hat ihr beigebracht, dass sie sich beim Niesen die Nase zuhalten sollte. Sie bekommt also wie jedes Jahr im Spätsommer ihre kleine Krankheit. Sie hat eine Pollenallergie. Sie niest und niest, dabei hält sie sich die Nase zu. Und nach dem 18. Nieser lässt der Druck in ihrem Kopf eine Hirnarterie platzen. Sie fällt tot um. Tot durch Niesen. Sie war ein Phantast. Wie kann eine Frau nur so blöd sein? Ihr ganzes Leben lang hat sie sich abhängig gemacht von der Einstellung der anderen. Oh, Friede ihrer Seele. Ah, ich will nicht schlecht über die Tote sprechen. Und mochte sie nicht besonders, sie war nicht beliebt. Ich habe sie hinter ihrem Rücken eine Vakuumbombe genannt. Sie sprach viel, sie war etwas blöd. Sie wusste nicht, dass sie von bösen Mädchen umgeben war. Ja, der Typ mit dem Reisebüro. Wir haben uns zum Ficken bei ihm getroffen. Scheiße, jetzt ist das Wort raus. Dabei habe ich mir vorgenommen, nicht mehr so unanständig zu reden wie früher. Ist egal. Ein halbes Jahr lang haben wir es miteinander getrieben. Er war zufrieden, ich war zufrieden. Dann, an einem echt wahnsinnigen Nachmittag, habe ich ihm gesagt, schieß mit deinem Handy Fotos, wie wir ficken. Ich meine, ja, ich habe ihn dazu angestiftet. Wie blöd kann man eigentlich sein? Mhm. Es war auch noch meine dämliche Idee. Ja, die Fotos kamen in Umlauf. Das Schwein hat sich gedacht, wenn sie es nicht anders will, kann sie es haben. Scheiße. Eines Tages war ich bei der Schneiderin. Ein junger Türke tritt herein, schaut mich an und zwinkert mir zu. Dann will er, dass ich mit ihm nach draußen gehe. Alles vor den Augen von der Schneiderin. Und als wir draußen stehen, sagt er: Ich mach dir ein Angebot. Für 20 Euro bläst du mich. Du machst es in meinem Wagen. Ich bin einfach weggegangen. Bin in das Reisebüro. Der Arsch war da. Er hat mich in sein Büro hineingebeten und es ging ohne Geschrei ab. Er hat sofort gestanden. In dem Augenblick wusste ich: Ich bin die Hure des Viertels. Ich muss sofort weg. Nach Hause zum Packen kann ich nicht. Dort warten bestimmt die Henker auf mich. Ich bin voll das Klischee. Zwei Türkenbrüder und Moscheegänger als Vater und die Mutter dick in der Küche. Ich hab dem Arsch gesagt, du hast mich in diese Situation gebracht. Jetzt bist du dran. Also, um es kurz zu machen. Er ging zur Bank, hob 1000 Euro ab, kam zurück, drückte mir die Scheine in die Hand und dann fuhr er mich zum Bahnhof. Ich habe ihn weggeschickt, er sollte nicht wissen, wohin ich fuhr. Nein, falsch, ich habe eine falsche Fährte gelegt. Ich habe vorgegeben, nach Heidelberg zu einer Freundin zu fahren. Ich fuhr aber nach Berlin. Auch wenn ich unsere Leute nicht für besonders vertrauenswürdig halte, sie sind mir aber trotz ihrer Fehler 1000-mal lieber als diese Schlampen, die uns Moslems kübelweise mit Schmutz begießen. Ihre Bücher stehen auf den Bestsellerlisten, denn sie schreiben genau das, was die Schweinefresser hören wollen. Die eine abtrünnige Schlampe schreibt über ihre Zwangsbeschneidung und proklamiert, dass sie deshalb den Glauben verloren hat. Tausend und eine Nacht. Ja, tausend und eine Nacht. Wer das Genital einer Frau verstümmelt, kommt in die Hölle. Das ist ein afrikanischer Ritus aus der vorislamischen heidnischen Zeit, der mit dem Islam nichts zu tun hat. Was wissen die Europäer schon vom Islam? Die meisten sind von der Bildung her Analphabeten. Sie glauben alles, was man ihnen sagt. Und wenn auch noch eine abtrünnige Schlampe, eine Ex-Muslimin sie in ihren Klischees bestärkt, sind sie nicht mehr zu halten, die Schweinefresser. Sie muss es doch wissen. Eine andere Schlampe schreibt ihr schlimmes Leben auf und macht dafür den Islam verantwortlich. Kein Mensch kommt auf die Idee, ihr zu widersprechen. Frau, du bist doch kein Teenager mehr. Nur die Teenager greifen ihre Eltern an und das nur, weil ihre Hormone verrückt spielen. Diese Selbstbefreiungsbücher aus der Feder von abtrünnigen Schlampen sind Comics für bildungsarme Spießer. Sie, die Deutschen, sind schöne Menschen. Sie, die Deutschen, haben Mut, der sie vor allen anderen Westlern erhebt. Aber wieso sträuben sie sich? Weshalb beten sie den Götzen nichts an? Was hat sie nur abgebracht von ihrem Grundton, von ihrer Seele und ihrem Volkscharakter? Man hält sie nieder, man macht sie schlecht. Das passt zum Heidenglauben, der den Gläubigen einredet, sie seien schon schlecht zur Welt gekommen. Und es gehe nicht anders, als dass sie in ihrem Leben Tonnen von Sünden auf sich laden. Diese Krankheit zum Nichts und zum nichtigen Sein habe ich erkannt. Vor 2 Jahren habe ich erkannt, dass mich all das, womit ich umgeben bin, nicht erretten kann. Aber ich will errettet werden. Ich will mich Gott unterwerfen. Ich will auch zu den Gläubigen zählen, die für ihn streiten. Denn Allah ist mein Herrscher und der Prophet mein Menschenkönig. Die Deutschen werden sich ihrem Glück nicht versperren können. Früher oder später wird Deutschland ein islamisches Land werden. Heute lacht man mich aus wegen meiner Worte. Morgen, wenn die deutschen Kindeskinder sich am neuen Glauben berauschen, wird man sich an die heutigen Zeiten erinnern. An die Hetze gegen die Moslems. An die Pornografen, die uns bekämpfen. An die aufgeklärten Exotenweibchen, die bei unserem Anblick schäumen. Sie aber sind die Spreu und wir, die heutigen, sind der Wind. Ich bin eine einfache Frau. Auf seine Liebe bin ich angewiesen. Ich darf nicht verschwinden, er hat es den Gläubigen verboten. Wie kommen wir aus ohne ihn in diesem Leben? Ein paar Worte Gebet auf meinen Lippen, reichen sie aus? Ganz bestimmt nicht. Wenn ich mich versteckte, wenn ich vergrübe das Gesicht in den Händen, er würde ein Glitzerlicht brennen lassen hinter meinen Lidern. Meine Lider brennten lichterloh. Sie loderten wie 2 Feuerzöpfe. Ich wäre blind ins Dunkel getaucht. Mein Herr sendet Licht, wem er will. Und er schließt sie aus vom Licht, die sich ihm nicht ergeben. Ein Glitzerlicht von seinem Licht und die ganze Erde wäre eine einzige Fackel. Ein Glitzerlicht hinter meinen Lidern. Er müsste es nur denken und schon wäre ich verbrannt. Ich würde es gerne, aber ich darf nicht. Also bleibe ich und reibe. Irgendeinem Schulbuch geklaut hat. Er dachte wohl, gleich Angriff. Er dachte, ich krieg den Romantischen. Er wollte mir weismachen, dass ihn alle Kraft verlässt in der Liebe zu mir. Ja, wirklich. Der schrieb nur noch was von Herzfeuer und ernsten Absichten und ich sollte mir einen Ruck geben. Wie war das? Ich soll mir einen Ruck geben? Was glaubt ihr, dass ich mich in eine blickdichte Hülle zwinge nur so? Dass ich meinen Islam durchziehe, wie es mir gerade passt und da braucht nur ein Kavalier zu kommen und ich lass die Hülle fallen, oder was? Der scheiß Kavalier hat eine Abreibung gekriegt, 5 Mates hintereinander weg. Und da hat er tagelang geschmollt. Ich dachte, scheiße, es fehlt dir was in deinem Leben. Doch schnell war er wieder da, er hat mich wieder draußen auf der Straße abgepasst. Er hat gesagt, ich kann es nicht, ich kann nicht ohne dich leben. Ich daraufhin, was bin ich für dich? Eine Tusse im Arm bin ich für dich, was anderes als eine Tusse im Arm. Deine Freundin, von der du sagst, sie ist eine Tusse, was meinst du, was sie von dir hält, wenn sie erfährt, dass du Muslimermädchen schöne Augen machst? Er daraufhin... Die Frage ist, was du in mir siehst. Eine Schwuchtel, ein Kavalier oder ein Rammler? Mein Gott, da war ich hineingeraten in den schlechten Film. Der Typ sah aus, als wollte er mir um den Hals fallen. Was für eine Niederlage wäre das für mich gewesen. Meine Ehre wäre im Arsch gewesen. Die Rettung war, dass ich ihm Angebot gemacht habe. Okay, gut, du willst dich mit mir aussprechen? Ich gebe dir 1 Stunde, dann muss ich weg, sonst fällt's auf. Er daraufhin... Ich weiß, das, was wir hier machen, ist eine verbotene Romanze. Und ich daraufhin... Die hat nicht mal angefangen. Was fantasierst du für einen Scheiß? Geh mir nicht auf die Nerven. Wieso sitzt du dann bei mir? Fragt er. Und da hat er recht. Er sprach weiter und rang die Hände wie ein Jude, der ein gutes Geschäft gemacht hat. Fehlten ihm nur noch die Schläfenlocken. Für ihn war es ein Geschäft. Für mich war es blutiger Ernst. Wie ich schon sagte, er hat sich als Arschfresser herausgestellt. Denn mein Retter in der Not hatte was laufen mit einer Natascha. Das war ein Kindermädchen aus Georgien. Da war sofort Schluss. Eine Romanze hat ja gar nicht erst angefangen. Jetzt macht er eine georgische Romanze. Also, ich komme in Berlin an. Von der Stadt habe ich immer geträumt. Aber wie sollte es weitergehen? Ich schlag mich nach Kreuzberg durch. Irgendwie lande ich auf einer Privatparty. Eine Türkin, die in der Bar kellnert, nimmt mich mit. Es ist mein erster Tag in Berlin. Wahnsinn, denke ich und reiß die Augen auf. Naja, ich bin ja nicht hässlich. Lange schwarze Haare, lange Wimpern, schwellende Brüste, guter Arsch. Da dauert's nicht lange und der Erste stellt sich schon vor. Ein Student, der es mit dem Studium nicht so ernst nimmt. Blond und grüne Augen. Ich stehe darauf. Ich trinke mein erstes Glas Wein im Leben. Und natürlich bin ich beschickert. Ich falle nicht unangenehm auf. Ich habe plötzlich einfach gute Laune. Ich denke, das ist eine schöne Sache. Was Besseres konnte dir nicht passieren. Scheiß auf den Muff des Vaters und der Brüder. Der Student baggert mich an und ich gehe mit ihm nicht etwa mit, weil ich einen Schlafplatz brauche. Er gefällt mir. Er hat keine Komplexe, er ist ein netter Junge. Nette Jungs kriegen mich sofort, so ist es eben. Also bin ich bei dem Netten geblieben. Wir wurden ein Pärchen und ich suchte mir Arbeit. In Berlin kriegst du jeden Sklavenshop, den du willst. Es ist anders als in der Stadt, aus der ich komme. Also fing ich an zu kellnern. Ich habe Unmengen von Geld verdient und es mit vollen Händen ausgegeben. Für Turnschuhe, für Jeans, für Schminksachen. Ja, das ganze Zeug, das du brauchst, um bei dem Rummel mitzumischen. Moment. Ich drehe hier einen Film mit Überlänge, jetzt will ich es kurz machen. Mein Lover ist bald Schnee von gestern. Klar, ich schaue mich um und dann gerate ich an den nächsten Netten. Das ging also nett weiter mit den netten Jungs. Ich habe sie vernascht, verliebt war ich auch jedes Mal. Das gab sich aber nach kurzer Zeit. Es hätte ewig so weitergehen können. Dann aber knallt's bei mir. Übersättigung. Überdruck. Du weißt schon, worauf ich hinaus will. Der Allmächtige hat mich eingefangen. In wenigen Tagen habe ich mich umorientiert. Ich habe mich meinem schönen Gott ergeben. Ich trage kein Mumientuch. Ich bin nicht, wie sagt man, enthaltsam. Gott, verzeih mir, ich muss es sagen. Ich habe mich nicht an einen Mann gebunden, das führt zu nichts, dafür bin ich mir zu schade. Ich bete 5-mal am Tag, ich faste im Ramadan und ich bin überzeugte Muslimin. Ich habe das heiligste Buch gelesen. Erst mehrmals in der deutschen Übersetzung und als ich sicher war, dass ich verstand, was ich las, habe ich es mit der türkischen Übersetzung versucht. Ich bin nicht an die türkische Sprache gewöhnt, deshalb rückte die Sprache Gott und seine Schrift weiter weg von mir. Also halte ich mich an die deutsche Übersetzung des Korans. Dies Buch ist Gottes Hinwendung zu den Gläubigen. Man muss sich das einmal vorstellen. Da spricht die Macht, die nicht gezeugt hat, noch gezeugt wurde. Da spricht die Macht zu ihrer Schöpfung, zu dem bisschen etwas, das im Vergleich zur Majestät der Macht etwas mehr als nichts ist. Und die Macht tritt die Kleinheit nicht in den Staub. Die Macht will uns nicht verlieren, obwohl es für ihn weder Verlust noch Meinung gibt. Der Koran gleicht nicht den verpfuschten Evangelien, nicht den verpfuschten Gesetzestexten der Juden. Der Koran ist die unverfälschte Sprache Allahs. Überall sieht man die Spuren der Vernichtung, wohin auch das Auge reicht. Das Blut der Lüge. Es bedeckt als dünner roter Film jeden Lebenden und jeden Toten. In Blut getaucht ist jeder Gläubige und jeder Ungläubige. Dies Blut der Lüge aus dem Gesicht zu wischen, mich rein zu waschen und vor den Spiegel zu stellen, das ist mir von Gott gegeben. Denn für Gott sind die Menschen sprechende Spiegel. Und nur die Abtrünnigen sehen sich darin. Die Gottunterworfenen aber entdecken darin nichts und niemanden. Ein Rätsel. Ein Mysterium. Wer kann mir da Angst machen? Wie waren wir drauf damals? Kein Vorspiel gleich zur Sache, das war unser Motto. Ich war wirklich schlimm drauf. Blödsinn, ich mochte es. Ich war ein Adrenalin-Baby. Ich konnte damals keine Verlangsamung vertragen. Alles, was mich verlangsamt hat, war für mich automatisch schlecht. Wenig Schlaf, hohe Frequenz, das Herz schlägt dir am Hals. Schnell ist für mich gut genug. Ich lege Wert auf gutes Aussehen und ich halte die Normvorgaben ein. Ich will nicht zu viel über mich verraten. Also, was darf ich preisgeben? Einen religiösen Fimmel hatte ich nicht. Nein, wirklich nicht. Man konnte mir nicht nachsagen, dass ich mich für Gott interessierte. Natürlich zähle ich diese Nestbeschmutzer-Schlampen zu meinen Feinden. Natürlich würde ich diesen Schlampen am liebsten die Augen auskratzen oder am besten ihre manikürten Fingernägel brechen sehen. Die Frage lautet, was haben all diese pseudomodernen Tussen davon? Sie betreiben ein kleines, mieses Geschäft. Es bringt ein bisschen Geld, ein bisschen Ruhm. Morgen sind sie schon vergessen. Morgen wird man sie als untalentierte Entfesselungskünstler belächeln. Sie haben keine Kraft, deshalb müssen sie Zorn vortäuschen. Ja, die Deutschen schauen sich das Schlampentheater an. Sie füllen die Zuschauerränge bis zum letzten Platz. Auf der Bühne wird ein Dorfstück gegeben. Und was ist das dramatische Element? Das Moslem-Mädchen kommt in die europäische Metropole. Es lässt sich den Wind der Freiheit um die ungepuderte Nase wehen. Das Mädchen bekommt eine große Sehnsucht. Es will in die Diskothek. Es will einen Freund. Es will einen Job. Es will den Discount-Schund kaufen. Und es will sich endlich auch die Nase pudern. Also geht der Krieg gegen die Eltern und gegen die Männer los. Ja. Am Ende darf das kleine fremde Mädchen ein Prosecco-Glas in der Hand halten und irgendwelchen anderen deutschen Mädchen seine Befreiungsgeschichte erzählen. Ja, ich war so schlimm unterdrückt und jetzt, da ich alles Islamotürkische zum Teufel gejagt habe, darf ich mir die Nase pudern. Doch am Ende seiner Geschichte kommt immer die gleiche Pointe. Der Islam ist schlimm, die westliche Freiheit ist toll. Die Schlampen der Saison kann man nur belächeln. Wenn sie solche Frauen wie mich sehen, verlieren sie sofort die Beherrschung. Und sie sind gezwungen, immer mehr gläubige Schwestern auf den Straßen zu sehen. Darüber beklagen sie sich. Sie sagen, das geht vorüber. Die jungen Frauen wissen nicht, was sie tun. Sie werden diese unkleidsamen Mittelaltersäcke schon noch ablegen. Habt keine Angst. Wer hat Angst vor der schwarzen Jungfrau? Wer hat Angst vor uns? Wer hat Angst vor uns? Sprechen wir von der Zeit nach meiner Türkenretter-Romanze. Zeit danach war echt komisch. Ich fiel in ein Loch. Das hätte ich nicht gedacht. Da war kein Kuss und kein Fick gewesen und auch keine große Romanze, aber ich war fix und fertig. Und geheult habe ich auch, wegen der Ungerechtigkeit. Es ist vielleicht doch alles im Leben wie im schlechten Film. Mhm. Doch heule ich mir wegen eines Typs die Augen aus. Mein Gott, was soll das alles? Es ist vorbeigegangen. In der Zeit danach arbeite ich im Handyshop und die Deutschen, wenn sie reinkommen, machen große Augen wegen mir und meinem Kopftuch. Manche steuern direkt mich an und ich leiere runter, was sie hören wollen. Den Chef kratzt es nicht, woran ich glaube. Hauptsache, ich glaube auch an das Geld, das ich für ihn verdiene über die Kundenbetreuung. Dann ist da plötzlich ein Junge, schüchtern. Ich zeige ihm die neuen Modelle vor. Er schikaniert mich nicht. Er sagt, gut, ich nehme das Modell, das du mir empfohlen hast. Er sagt das überzeugt und die ganze Zeit hat er nicht versucht, mich dumm anzumachen. Gibt's das, dass man sich auf den ersten Blick verknallt? Ich hab's getan. Ich war's, die ihn fragte, ob er mich fragen will, ob ich mit ihm Kaffee trinken gehen will. Da hat er mich angeschaut und gelächelt und gesagt, wenn ich darf, würde ich gerne mit dir Kaffee trinken gehen. Mein Gott, war der süß. Und ich daraufhin, hol mich ab, ich mach Schluss um 8 und dann gehen wir los. Ich sag ihm gleich, hör zu, wenn du ficken willst, bin ich die falsche Adresse. Ich bin Moslem-Mädchen, ficken vor der Ehe geht nicht. Nicht mal Händchen halten oder leicht auf die Lippen küssen. Ich lad keine Sünde auf mich. Er daraufhin, du bist durchgeknallt. Und ich, was meinst du damit? Er sagt, du hast mich angemacht wie eine rollige Stute und jetzt betest du mir die Regeln herunter, ey Mädchen, geh nach Hause. Ich daraufhin, nix. Rein gar nichts habe ich sagen können. Weil, was soll ich da sagen? Da steht der Junge, der hat Glanz in den Augen. Er sagt mir die Wahrheit ins Gesicht und ich merk, der würde mich nicht verarschen. Er gibt mir den Rat, keine Geschichten zu machen. Und ich stehe da, frisch abgeholt von der Arbeit von einem Traumritter, der mir klar macht, Mädchen, ab mit dir ins Kinderzimmer, mit einem erwachsenen Mann kannst du keine Spielchen machen. Und vielleicht denke ich, stimmt das? Ich stehe da rum, er steht da rum. Er ist aber gleich so weit, dass er sich auf dem Absatz umdreht und mein Hirn explodiert. Ich brauche Zeit, sag ich. Er daraufhin... Wieder so ein Spruch, was soll das? Bist du zu langsam zum Leben? Das war eine Drehung zu viel. Ich drehe mich auf dem Absatz um und nach 10 Schritten geht er auf meiner Seite und sagt... Ich sollte jetzt wohl am besten von einem Missverständnis reden. Aber ich habe gemeint, was ich da gesagt habe. Aber andererseits würde ich dich schon gern besser kennenlernen. Ich daraufhin... Ich denke, du bist ein harter Hund. Besser kennenlernen ist der Spruch der Schwuchteln. Da müssen wir beide lachen. Und ich dann... Wir haben nur noch eine halbe Stunde. Wollen wir stehen und rumlabern oder was? Und er... Klar. Ich hab mich voll verknallt. Und ich wusste, dass er wusste, dass ich mich in ihn verguckt habe. Deutsch und Bosnisch. Muslima und korrekter Junge ohne was im Herzen. Geht das gut? Meine Mitgifttruhe ist voll. Ich nähe nicht, ich häkle nicht. Die Männer machen einen Bogen um mich. Daher vertrauen mir die Frauen. Sie ahnen, ich bin keine Zauberin. Ich verhexe ihre Männer nicht. In meinem Viertel gehen die Uhren nach. Das Gute und das Schlechte sickern sehr langsam ein. Manchmal aber geschieht ein Mord aus Leidenschaft. Ein Ehemann spaltet den Kopf eines Nebenbuhlers. Ein Mann betritt ein Lokal und schießt einem Mann in den Kopf. Ein Zuhälter, der gute Geschäfte macht, wird in den Rücken geschossen. Er ist für den Rest seines Lebens gelähmt. Sind das gerechte Strafen? Trifft es die Richtigen? Der Krebs hat meinen Mann dahin gerafft. Er war am Ende nur noch ein sprechendes Gerippe. Traf es den Richtigen? Nein. Nie ist es gerecht. Gerecht ist, wenn es so kommt, wie es Gott will. Vielleicht lebte ich abseits von Gottes Gnade und er fand mich. Vielleicht gehörte ich zu den verzweifelten Randelementen. Alle Spekulationen? Wichtig ist mir, dass ich zum wahren Glauben gefunden habe. Es fing nach dem Tod der höflichen Freundin an. Was fing da eigentlich an? Ich lebte ungerührt weiter, ich hatte keine Schmerzen, ich konnte frei atmen. Gut, irgendwann ließ mich der ganze Rummel kalt. Die aufgedonnerten Bitches und die smarten Jungs waren nur noch langweilig. Und ich blieb zu Hause und hielt mich von den Gespenstern fern. Es tat wirklich gut, nicht mehr so zu tun, als ob. Meine Freunde dachten, ich würde mich für ein extremes Coming-out vorbereiten. Sie lagen richtig. Ich wollte kein Porno mit dem Jungen aus dem Telefonladen. Und er wollte auch kein Porno mit mir, alles klar. Das ist ein großer gemeinsamer Nenner. Also habe ich ihm im Stehen erklärt, wie das bei uns im Islam läuft. Ich meine, ich gebe ihm da Religionsunterricht in 10 Minuten und er nickt und sagt... Naja, wenn es sein muss, muss es sein. Ich daraufhin, was muss sein? Ich werde Muslim, sagt er. Mit der Kirche habe ich eh nichts am Hut. Und wenn es dich glücklich macht, werde ich eben Islam, oder was? Da war ich echt schwer beeindruckt. Der guckt mich blau und schön an und akzeptiert fast alles. Aber er hat auch seine Regeln und die Regeln finde ich in Ordnung. Er ist auch nicht gut zu sprechen auf die RAF-Juden. Aber das ist jetzt wieder Politik und wenn wir Muslime über Politik reden, kommt die Polizei keine Lust darauf. Wir haben uns für den nächsten Tag gedatet. Ich bin sofort zu meiner Mutter, habe ihr alles erzählt. Sie hat dann mit meinem Vater unter 4 Augen gesprochen, dann haben sie mich ins Wohnzimmer bestellt und die erste Frage von meinem Vater hätte ich mir denken können. Er fragt mich, ob es mir ernst ist. Und ich sage... Ja, mir ist's ernst und er will auch Moslem werden. Daraufhin mein Vater. Schön, ich will ihn sehen. Morgen soll er mir gegenüber sitzen, mir in die Augen schauen und sagen, dass er dich liebt. Dann sehen wir weiter. Denn ich merke, ob der Junge lügt oder nur Spaß haben will. Voll korrekt. Mein Vater, hätte ich nicht gedacht, wirklich nicht. Mein Gott, ich habe ihn immer für einen Spießer gehalten. Aber ich liebe ihn, das ist klar. Ich lasse nichts auf ihn kommen. Ich verteidige meine Mutter und meinen Vater bis zum letzten Blutstropfen. Das ist aber nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass, ich nenne ihn mal Richard, dass also Richard am nächsten Tag tatsächlich bei uns auf dem Sofa saß und mein Vater hat sein Versprechen wahrgemacht und ihm in die Augen gestarrt, weil er denkt, er schaut dem Menschen in die Seele. Jedenfalls hat er da keine schlimme Krankheit entdeckt. Die beiden kamen gut, aber Richard hat ihn nicht verarscht. Deswegen, ich hätte ihn sofort attackiert, wenn er es versucht hätte. Und das war also der erste Tag der Begegnung und seitdem ist eine lange Zeit vergangen. Ich will hier aber auch nicht eine Lebensbeichte hinlegen, ich mach's kurz. Mein Vater sagte... Gut, ist in Ordnung. Meine Mutter sagte... Gut. Richard sagte... Gut, ist in Ordnung. Wir gingen zu einem Hodja, der sagte... Gut, ist in Ordnung. Alles war komplett okay. Dann rückt Richard damit heraus, dass ihm das alles zu schnell geht. Er sagt... Ich bin der Bräutigam, der sich nicht traut. Toll. Echt. Kommt er mir mit einem Filmtitel. Alles ist abgemacht und die Pilzmade kriegt Muffensausen. Was hab ich für ein Pech. Ich mach's kurz. Richard verschwand wieder aus meinem Leben und ich aus seinem Leben. Ich hab ihn ein paar Mal zufällig auf der Straße gesehen und mit Blicken durchbohrt. Er hat nur gegrinst und mein Herz machte einen Sprung. Scheiße. Wie stand ich da vor meinem Vater? Er hat sich auch ein bisschen vor mir und meiner Mutter geschämt, weil das war nichts mit seiner Menschenkenntnis. Von wegen, ich brenne meinen Blick in die Augen des Menschen und schaue ihm in die Seele. Er hat voll daneben gelegen und er wusste es. Ich ging im schwarzen Schleier in die Ehe. Meinem Mann gefiel es nicht. Du jagst mir Angst ein, hat er gesagt. Also ging ich im langen Mantel und mit Schamtuch nach draußen. Er starb. Ich legte den Schleier an. Mein Vater befahl mir, keine blöden Sachen zu machen. Ich kehrte zum langen Mantel und zum Schamtuch zurück. Ich bin also verschleiert in der Zeit dazwischen. In den Hauptzeiten füge ich mich. Mein langes Haar habe ich abgeschnitten, es reicht mir jetzt bis zum Hals. Nachts denke ich darüber nach, zu verschwinden. Eine einfache Frau im Schleier, ohne Mann und Kind. Was würde auffallen? Überall. Ein Rückzug ist mir nicht möglich. Ja, mein extremes Coming-out. In dieser Zeit bin ich auch der Frauenbücher überdrüssig geworden, die ich sonst auf meiner Nachtkommode stapelte. Ich rief öfter bei meiner Mutter an. Sie war zunächst sehr überrascht, hatte ich doch die Beziehung vor einem Jahr abgebrochen. Es tat gut, ihre Stimme am Telefon zu hören. Dann fuhr ich zu ihr hin. Sie lebte in einer anderen Stadt. Ich stieg in den Zug und fuhr hunderte von Kilometern und als ich ausstieg, sah ich sie auf dem Bahnsteig warten. Sie war extra zum Bahnhof gekommen, um mich abzuholen. Das hat mich sehr gerührt. Wir mussten keine großen Worte suchen. Wir lagen uns sofort in den Armen. An jenem Abend kam eine Freundin von ihr zu Besuch, eine junge Ausländerin mit Kopftuch. Ehrlich gesagt, erst war ich irritiert. Ich vermeide eigentlich den Kontakt zu Ausländern. Diese Frau hat mir dann aber sehr gefallen. Ich habe ihr mein ganzes Leben erzählt. Sie hörte zu. Dann wollte ich sie wegen ihrer Religion ausfragen. Komischerweise hat sie abgeblockt. Sie sagte, jeder soll bei seinem Glauben bleiben. Verständigung ist nicht möglich und die sogenannte Ökumene halte ich für einen großen Quatsch. Puh, das hat mir imponiert. Sie war eine starke Frau und sie hatte ziemlich unzeitgemäße Ansichten. Kinderschänder und Vergewaltiger sollte man sofort töten, sagte sie. Ich bin übrigens derselben Meinung. Ich blieb 10 Tage bei meiner Mutter und traf mich fast jeden Tag mit der standfesten Frau. Und natürlich habe ich mich gefragt, was das für ein Glaube ist, der sie so stark macht. Ich begann, Bücher über den Islam zu lesen. Und das, was ich las, gefiel mir. Es gefiel mir sehr. Ich fuhr ein zweites Mal zu meiner Mutter und am zweiten Tag erklärte ich ihr, dass ich das muslimische Glaubensbekenntnis aufsagen wollte. Sie sagte nicht, hast du dir das wirklich gründlich überlegt? Sie sagte einfach, schön. Was für ein Wunder, oder? Ich wusste, es traf sie hart, denn sie ist kreuzkatholisch und sie muss gedacht haben, so ein Mist, jetzt verliere ich mein einziges Kind an die Araber. Sie hat mich deutsch erzogen, sie hat mich in dem Wissen erzogen, dass das Bewusstsein national ist. Aber was ist mit der Seele? Sie hält sich nicht an die Gesetze des Körpers. Der Körper ist ein Rampenspiel, er spielt sich in den Vordergrund. Die Seele aber geht dahin, wo sie sich mit Gott anstecken kann. Allah ist mein Herrscher. Der Prophet, mein Menschenkönig. Im Koran finde ich die Verfassung. Damit habe ich mich ausgewiesen. Für Ost und West. Damit habe ich mich als das Stück Dreck erwiesen, für das die Westler mich immer hielten. Ist Gott so fern von ihnen? Ist Gott so fern von ihnen? Ist Gott denn von den Menschen verlassen und darüber in so großem Zorn, dass er sie taub und stumm und blind leben lässt? Sie leben vor sich hin. Sie brauchen keinen Himmel. Der Himmel über ihren Köpfen ist entvölkert. Sie sterben eher, als dass sie Macht abgeben. An wen? An den einen Gott. Sie sollten die kleine Macht abgeben an den einen Gott. Sie leben aber bis zum Tod, der sie überrascht, über den sie sich zeitlebens den Kopf zerbrechen. Wenn sie aufschauen, sehen sie Baumkronen, darüber Vogelschwärme, darüber Wolken und Kondensstreifen. Wenn sie herunterschauen, sehen Sie Ihre Fußspitzen, darunter den Boden, darunter die Erde. Zwischen dem Nichts oben und dem Nichts unten ist ihr gestreckter Körper, ist die schwere Masse. Darin schlägt ein Herz. Und deshalb fassen sie sich manchmal ganz selten an die Brust und sprechen ein paar Worte, die sich zum Gebet formen. Allah, der Prophet, im Koran finde ich die Verfassung. Wenn du dich dem normalen Leben entziehst, bekommst du stündlich Post vom Teufel, denn er lässt dich nicht in Ruhe allein sein. Kurz nach meiner Bekehrung wollte ich alles auf einmal tun und es hat nicht geklappt, denn ich habe Post vom Teufel bekommen. Der Wecker klingelte mitten in der Nacht und mein erster Gedanke war, oh, was soll ich zum Morgengebet aufstehen? Ein Gebet minus 5 Gebete, das sind immer noch 4 Gottesdienste. Aber ich habe mich aus dem warmen Bett geschält und die Waschung vorgenommen und das Gebet verrichtet. 5 Gebete sind das volle Pensum. Du kannst da nicht mit Gott schachern, wenn du es trotzdem machst, falsch im Jenseits mit dir um deinen Aufenthalt in der Hölle. Neulich sagte mir ein Intellektueller, die Hölle, das sind die anderen. Hörte sich an wie ein Zitat. Ich habe mich durchgefragt und dann sagt ein Bekannter, der Spruch stammt von Sartre, ein französischer Philosoph. Ey, die Leute machen sich wichtig, indem sie dir mit geklauten Ideen widersprechen. Mein Glaube ist nicht angelesen, ich folge meiner eigenen Intuition. Ein kleiner Übergang und ich gehörte zu den Gläubigen. Die frommen Schwestern würden mich wahrscheinlich an einen Pfahl binden und mich anzünden. Ihre Moral geht mir am Arsch vorbei. Ich bin eine unanständige Frau und ich will auch nicht in ihren Nähzirkel aufgenommen werden. Scheiß drauf. Scheiß auf alle, bis auf Gott. Die Männer sagen, alles Nutten außer Mutti. Ich sage, alles Scheißhaufen außer Gott. Das ist doch wirklich seltsam. Ich hau von zu Hause ab, ich gönne mir die Freiheit aus der Werbung, ich wähle aus und ich lehne ab. Ich habe fast nur schöne Tage in der großen Stadt und dann bin ich islamisiert. Mein Glaube sieht nicht vor, dass ich mich aus dem Leben zurückziehe. Ich würde es gerne. Verschwinden. Meinen Morgen und meinen Abend mit Gottesdienst verbringen. Ihn rühmen, damit er mich erlöst. Und wenn der Hunger übermächtig wird, hinausgehen mit der Bettelschale. Sie würde sich mit kleinen Gaben füllen. 2 Oliven, 4 Bissen Brot, eine Scheibe Aprikose zum Einmalschlucken. Dann ginge ich wieder zurück. Ich schliefe am Boden, ich deckte mich mit der gegerbten Haut eines Opfertiers zu. Nicht zulassen dürfte ich, dass ich mehr Schlaf bekomme als 4 Stunden. Dann stünde ich auf zum Morgengebet. Ich verharrte in Lobpreisung, meine Stirn eine kleine Ewigkeit am Boden. Erst käme ein kalter Schauer, ich würde widerstehen. Dann schüttelte mich das Fieber, ich würde widerstehen. Der Fleck, auf dem ich säße, würde glühen wegen der Sünden, die in den Stein fahren. Ich würde widerstehen. Am Ende meiner Kräfte wäre ich nach den Stunden der Anbetung. Ich fiele zur Seite, wie weggeschoben. Nach dem Aufwachen esse ich 2 Oliven und einen Bissen Brot. Mein Magen finge Feuer. Ich gäbe nicht nach. Ich gewöhnte mich an den Hunger. Das Feuer ginge aus. Auf hartem Fels und in der Wüste, in der Not und in der Flucht haben die Propheten Gott angerufen. Und ich, ein kleiner Knecht des großen Gottes, soll es da besser haben? Allah ist mein Herrscher. Denn mein Herr ist ein schöner Gott. Er bricht die Waffen der Heiden. Er erhöht die geringen Menschen. Verschwende ich, rühmte ich in den Morgenstunden und in der finsteren Nacht meinen schönen Gott. Mein Herr gibt Augenglanz und Wunderfarben tupft er auf die Stirn, die vor ihm den Boden berührt. Mein Herr hört die Lobgesänge gerne. In mein Herz soll er einziehen. Wie auch immer, von heute auf morgen wurde ich ein anderer Mensch. Mein Körper blieb derselbe Körper, doch mir flog eine andere Seele zu. Meine Ohren sind versiegelt, ich bin unempfindlich gegen den schwarzen Lärm. Meine alten Bekannten waren geschockt, sie haben sich bis heute nicht von dem Schock erholt. Sie glauben, ich hätte eine Tarnidentität angenommen. Was soll ich sie vom Gegenteil überzeugen? Ich bin eine deutsche Muslime. Ich bin die Tochter einer kreuzkatholischen Frau, die mir zuliebe das Kruzifix in meinem Kinderzimmer abgehängt hat. Vielleicht wird auch meine Mutter einsehen, dass Allah kein Ausländer ist. Der Kriminelle schaut sich um nach der Gelegenheit, um Kriminalität zu machen. Auf Kultur pfeift er doch. Der Gottessucher pfeift auch auf die Kultur. Er geht da raus, er stellt sich außerhalb. Er macht Kriminalität für das, was oberhalb der Wolken ist. Vor ein paar Jahren haben die Moslems in Afghanistan den in Fels gehauenen Buddha-Götzen in Stücke geschossen. Der Chor der guten Menschen stimmte ein Klagelied an. Die Taliban, die Barbaren. Ja und? Der Götze ist gesprengt, Allahs Weisung ist befolgt. Wo ist da das Problem? Schade um die Arbeit, die die Sklaven in der alten Zeit für den Felsgötzen opfern mussten. Schade um die toten Sklaven. Die Taliban haben Kriminalität für Gott gemacht. Sie dachten nicht an irgendeinen Lohn. Sie haben getan, was getan werden musste. Da denkt man, die Moslems sind Kamelficker. Da sieht man im Fernsehen Bilder von Moslems, auf deren Gesichtern dicke, fette Fliegen landen. Da glaubt die ganze zivilisierte Welt, die Moslems, das sind doch nur Idioten. Die werden auch in 50 Jahren scheißen und ihre Scheiße fressen. Und dann das. Boom, boom! Helden mit Teppichmessern machen den größten Angriff aller Zeiten klar. Einfach so? Nicht einfach so. Sie hassen. Und der Hass veredelt ihren Glauben. Sie denken nach und die Ideen reifen zu einem Plan. Sie planen und greifen zur Tat und treffen den Erzfeind boom, boom. Mitten ins Herz. Das Wahrzeichen im Arsch und Amerika im Schock. War ich traurig, obwohl hier in Deutschland offizielle Trauer verfügt wurde? Nicht eine Sekunde. Hat Amerika je etwas anderes getan, als schmutzige Kriege zu führen? Hier hatte Amerika seinen schmutzigen Krieg. Boom. Mitten ins Herz. Boom. Und du bist tot. Boom, boom. Und die Türme stürzen ein. Einen solch genial einfachen, genial mörderischen Plan trauten die Schweinefresser den Moslems nicht zu. Sie halten uns alle für niederes Volk. Damit habe ich keine Probleme. Sollen sie uns bitte weiter unterschätzen. Sie kriegen uns nicht klein. Sie kriegen mich nicht dazu, die Taliban und die Helden mit den Teppichmessern zu verfluchen. Leben und Tod. Nicht einmal ein Trennstrich ist dazwischen. Einmal aushauchen und vorbei. Vorhin habe ich was gesagt von wegen Jude. Ich kenne keinen Juden und es soll auch so bleiben. Es gibt ja auch Deutsche, die sagen, ich kenne keinen Ausländer und es soll so bleiben. Ich gebe ihnen Recht und es ist auch mein gutes Recht, dass die Juden bei mir draußen bleiben. Die machen mich voll wütend mit ihrem Scheiß Israel. Knallen sie seit Jahren Moslems zu Tausenden ab und dann höre ich die ganze Zeit was von einzige Demokratie im Nahen Osten. Israel ist Terrorstaat und Punkt aus. Wer will mich hier verarschen? Wer will mir hier aufzwingen, dass ich Juden lieben muss, um ein guter Mensch zu sein? Ich habe keine Judenfreunde, das ist für mich kein Problem und wer ein Problem damit hat, findet keinen Platz in meinem Leben. So viel zu meiner politischen Einstellung. Aber das war's auch schon mit Politik. Mein Islam ist mir geblieben. Die Dschihad-Front steht, ich bin schwer für Dschihad, aber mit der Liebe, da denke ich, mit der Liebe könnte es auch langsam klappen. Dschihad und Liebe. Da wäre ich echt mal glücklich. Zum ersten Mal in meinem Leben. Im Heiligen Krieg finde ich meine Unterweisung. Er bedeutet nichts Geringeres als den Krieg gegen alles, was den einen Gott bekämpft. Alles andere wäre bloße Frömmelei. Was tat der Prophet, geheiligt sei sein Name, als er zurückkehrte in seine Heimatstadt? Er zerschlug die Tongötzen, die die Heiden um Gottes erhabenes Haus aufgestellt hatten. Er zerstampfte die Tonscherben und sagte: Wo sind jetzt ihr Götzenanbeter, eure Götter, die ihr mit euren eigenen Händen geschaffen habt? Wo ist eure Herrschaft? Jesus, Messias, Menschensohn, hat den Hohepriester gehasst. Und der Hohepriester hasste Jesus. Du Verräter bist der Hohepriester unserer Zeit und bald stehst du vor dem höchsten Richter und du wirst dich wegen deiner Gottlosigkeit verantworten. Allah belohnt die Gerechten. Ich habe mich gesehnt nach Gott. Und da ich mich ihm unterworfen habe, sehne ich mich weiter. Die Sehnsucht brennt sich ein in mein Herz. Es wird so weitergehen. Unsere Errettung ist nah. Ich sehe zwar nicht aus wie orthodox, aber ich bin es doch. Und der Teufel soll die Teufel holen, die mir den weichgespülten Islam anhängen. Hast du jetzt endlich meinen Glaubenssatz verstanden? Du weißt, worauf ich hinaus will. Ich sag's dir, auf Gottes Gnade. Mein Vater und meine Mutter und meine Brüder und der Mann der ersten Nacht und die anderen netten Lover in Berlin. Ich habe nichts gegen sie. Ich habe mich verwandelt. Manche sagen, meine Uhr ist stehen geblieben. Andere sagen, ich bin eine Islamistin, die aussieht wie ein Partymädchen. Ich habe knallharte Ansichten. Es lebe der Gottesstaat. Es lebe der islamische Kampf im Irak und in Palästina. Ich mache Kriminalität für das, was oberhalb der Wolken ist. Ganz bestimmt suche ich nicht die Anerkennung der Menschen, die für den Allmächtigen nur ein müdes Lächeln übrig haben. Wer mit Gottlosen schläft, wacht morgens mit Flöhen auf. Meine Haut ist rein. Es hat noch kein Floh hineingebissen. Die Gottlosen müssen sich Tag um Tag anzapfen lassen. Sie glauben, das böse Blut fließe heraus, doch sie verlieren nur ihre Lebenskraft. Gott wird ihnen einen Arschtritt verpassen. Nicht erst am Ende ihres Lebens. Die Verräter der Saison werden ein schlimmes Ende finden. Tausend und eine Nacht. Märchen und Märchen und Märchen. Es ist jetzt die Stunde der kleinen Märchenerzähler. Und sie kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Der Stoff geht ihnen nicht aus. Und sie schwätzen und schwätzen, bis sich die Reihen der Zuhörer lichten. Schande über sie. Schande über die gottlose Meute. Die jungen Schwestern kommen zu mir und fragen: Sollen wir Feindstudie betreiben? Sollen wir diese Bücher lesen? Und was antworte ich ihnen? Eine moderne Schlampe würde sofort aufspringen und rufen: Diese Fanatikerin verbietet bestimmt die Lektüre unserer Bücher. Falsch. Wir nehmen jedes Schlampenbuch durch. Wir lesen es Zeile für Zeile, Seite um Seite. Dann kommt die Analyse. Im Gegensatz zu diesen emotionalen Weibchen gebrauchen wir Schwestern unseren Verstand. Wir studieren und analysieren. Und stoßen auf große Lügen. Auf Propaganda. Man wirft uns Moslems vor, wir würden unsere Augen vor der Wirklichkeit verschließen. Falsch. Wir sind die neue Wirklichkeit. Es stimmt schon, dass man uns ausblendet. Wir passen nicht ins Bild und können nicht vor die Mikrofone treten, weil man uns nicht lässt. Unser Vormarsch ist aber trotzdem nicht zu stoppen. Die modernen Schlampen ärgern sich bei unserem Anblick. Und ich kann ihnen versprechen, dass sie immer mehr Anlässe haben werden, sich über uns zu ärgern. Die islamische Renaissance, sie ist in vollem Gange. Ich glaube nicht an die Idee der Avantgarde. Wenn schon, dann sind wir schwarzen Jungfrauen so etwas wie die Postgarde der kaputten Moderne. Wir passen nicht ins Bild. Also drängt man uns an die Peripherie. Wir sind die Erwachsenenmedizin, die man von Kindern fernhält. Ich werde Rechtsanwältin. Ich werde Ärztin. Und ich gründe eine Firma. Die schleichende Landnahme ist in vollem Gange. Wir sind gebildet, wir sprechen ein ausgesucht gutes Deutsch, wir sind hoch motiviert. Wenn man so will, kann man von einer Bewegung sprechen. Nur ich und meinesgleichen bewegen uns nicht. Wir warten ab. Und wer glaubt, dass wir unseren Zenit schon überschritten haben, der irrt. Reines Wunschdenken. Wir werden den Experten und den anderen Schlampen den Gefallen nicht tun. Ihre Marktforschungsanalysen sind nicht das Papier wert, auf dem sie gedruckt sind. Der künftige Markt und die heutige Wirklichkeit, das sind wir. Die jungen Schwestern kommen zu mir und fragen: Ist es die Zeit, dass wir zuschlagen? Gehen wir jetzt an die Öffentlichkeit? Sind wir stark genug? Noch müssen wir uns im geistigen Untergrund bewegen, sage ich. Noch können wir nicht feiern. Aber diese Feier holen wir nach. Schwarze Jungfrauen. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Feridun Saimoglu und Günter Senkel. Es sprachen Maren Eggert, Valerie Koch, Iris Minich, Birgit Minichmeier, Katharina Schubert und Anne Weber. Technische Realisation Dominik Blech und Christian Alpen. Regieassistenz Margit Kress. Hörspielbearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2007. An den kommenden beiden Montagen wiederholen wir unsere Ursendung von Anfang Juni. Das zweiteilige Hörspiel »Die Geschichte der 1002. Nacht« von Joseph Roth.